ARD. Ihr hört Schlechte Gesellschaft. Die ARD Polit- und Psychokrimis. Jede Woche ein brisanter Fall. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren. London, 22. August 1940. Russische Nachrichtenagentur TASS. Radio London teilte heute mit: In einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt starb gestern Leo Trotzki infolge eines Schädelbasisbruchs. Nach einem Attentat, das am Vortag von einer Person aus seinem engsten Umfeld auf ihn verübt wurde. War er nicht misstrauisch? Nein. Als Sie vom Füttern der Kaninchen zurückkamen, worüber haben Sie da gesprochen? Hat er nicht gesehen, wie du nach dem Eispickel gegriffen hast? Nein. Nachdem du ihm den Schlag versetzt hattest, was hat er da gemacht? Er ist herumgesprungen und hat geschrien wie am Spieß. Wie hat er geschrien? Aber viel lauter. Aus dem Verhör, das Oberst Leandro Sanchez Salazar, Chef des Geheimdienstes der Polizei von Mexiko-Stadt, mit dem mutmaßlichen Mörder Leo Trotzkis, Jacques Mornard van den Brecht, alias Frank Jackson, führte. In der Nacht von Freitag, den 23. auf Samstag, den 24. August 1940. Der Mann, der Hunde liebte. Nach dem gleichnamigen Roman von Leonardo Padura. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Teil 3. Hörspielbearbeitung Uta Maria Heim. Regie Marc Ginsler. März 1977, in der Nähe von Havanna. Ich sitze in Santa Maria del Mar im Sand und genieße den Sonnenuntergang. Ich. Dax. Etwa 20 Meter von mir entfernt ruft ein Mann nach seinen Hunden. Im diffusen Licht des Frühlingsabends sehen die beiden russischen Windhunde perfekt aus. Wunderschön, wie sie da am Meer entlanglaufen. X! Dax! Der Mann muss so Mitte 60, Anfang 70 sein. Er hat graumelierte Stoppelhaare, olivenfarbene Haut und trägt eine Hornbrille. Er ist groß und beleibt. Seine rechte Hand steckt in einen Verband. Wir stehen uns jetzt nah gegenüber. Ich lächele und er lächelt zurück. Wir zünden beide eine Zigarette an. Herrliche Hunde. Danke. Das erste Mal, dass ich Bosseus sehe. Die einzigen, die es auf Kuba gibt. Die Geschichte von Ramon Mercader ist in weiten Teilen erzählt. Jetzt muss ich sie Ihnen nur noch verständlich machen. Das ist der schwierigste Teil der ganzen Angelegenheit. Moskau, 1968. Moskau kann mörderisch heiß sein. Und der 23. August 1968 war wohl der heißeste Tag des Jahres. Ramon, der jetzt Pavlovich hieß, hatte sich den gewaltigen Orden des Helden der Sowjetunion und den Lenin-Orden gut sichtbar ans Revers geheftet. Und so öffneten sich für ihn und Rokelia die Türen des heruntergekommenen Hotels Moskwa. Drinnen empfing sie die kühle Luft der Klimaanlage. Sie tranken ein Glas Orangensaft und gingen nach Hause. Ihre kleine Wohnung lag gleich nebenan. Ramon vertiefte sich sofort in einen Artikel über die ungeheuerliche Entwicklung in der Tschechoslowakei. Wie ich diese Unterbrechungen hasse. Ich will jetzt nicht gestört werden. Was lese ich da für einen Unfug? Die von der Führung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei herbeigerufene Rote Armee beabsichtigt, mit ihrem Einmarsch nichts anderes als einer Vereinbarung des Warschauer Paktes nachzukommen und die Fortdauer der von den Massen des Landes gewünschten und gewählten sozialistischen Option zu garantieren. Ramon Pavlovich nahm seine dicke Hornbrille ab. Ha, dieser Kommentar beweist, dass sich nichts verändert hat. Schwerfällig erhob er sich. Mit den Jahren war er langsam und kurzatmig geworden. Es gelang ihm nicht abzunehmen, so sehr Roquel ja auch darauf bestand, dass er mehr Gemüse aß. Er hob die Füße und stieg über X und Dax hinweg, seine beiden Windhundwelpen. Nach dem 10. Klingeln hob er ab. 28 Jahre haben wir uns nicht gesehen, was, mein Junge? Nee, du bist ja jetzt kein Junge mehr. Bist du in Moskau? Ja. Und ich würde dich gern wiedersehen. Seit 3 Jahren überlege ich mir, ob ich dich anrufen soll. Können wir uns treffen? Ja, natürlich. Selbstverständlich wollte Ramon seinen ehemaligen Mentor und Führungsoffizier treffen. Tom oder Kotov oder wie auch immer er sich jetzt nannte. Dennoch... Ich vermute, das Gespräch wird abgehört. Und unser Treffen vom Geheimdienst gefilmt. Doch es ist das Risiko wert. Morgen um 4 vor der Bierkneipe an der Metrostation Leningrad. Und bring Geld mit. Ich kann dich leider nicht einladen. Wie ist es dir ergangen? Saugut. Saugut. Wir sehen uns morgen. Kaum hatte Ramon Pavlovich den Hörer aufgelegt, hörte er wieder den Schrei. Jene ohrenbetäubende Mischung aus Schmerz, Überraschung und Wut hatte ihn all die Jahre hindurch verfolgt. Wer war dran? Ramon, was ist los? Du bist ja ganz blass. Ramon spürte, wie die Angst ihm die Brust zuschnürte. Er blickte auf seine rechte Hand, auf die halbmondförmige Narbe. Erinnerung an das Attentat auf Leo Trotzki, Coyoacán, Mexiko, am 20. August 1940 gegen 17.20 Uhr. Zuerst hatte er den Schrei gehört. Und als er die Augen öffnete, sah Ramon, wie sich der verwundete Trotzki, die Brille verrutscht, mit letzter Kraft auf ihn stürzte, ihn in die Hand biss und zwang, den mit Blut und Gehirnmasse verschmierten Eispickel fallen zu lassen. Bei dem, was sich in den darauffolgenden Minuten abspielte, vermischen sich meine tatsächlichen Erinnerungen mit dem, was ich darüber hören und lesen sollte. Es wurde berichtet, dass ich, vielleicht wie gelähmt von dem Schrei und der unerwarteten Reaktion Trotzkis, nicht einmal versucht hätte, aus dem Arbeitszimmer zu fliehen, obwohl draußen ein Fluchtauto bereitstand. Und dass ich, während mich die hereinstürzenden Leibwächter festhielten und traktierten, geschrien hätte: Sie haben meine Mutter! Sie werden meine Mutter töten! Ich habe versagt. Ich konnte nicht glauben, dass Trotzki den Schlag überlebt und sich mit dieser letzten verzweifelten Kraft auf mich geworfen hatte. Aber ich sah es ja selbst. Sie konnten ihn kaum bändigen. Er lebt! Man soll mich töten, ich verdiene es! Ihr sollt ihn nicht töten. Er muss zum Sprechen gebracht werden. Ein Polizist sagte bei der Vernehmung, mein bereits lebensbedrohlich verwundetes Opfer habe mir das Leben gerettet, indem es den Leibwächtern zurief, sie sollten mich nicht töten, ich müsse zum Sprechen gebracht werden. Ramon konnte sich vage daran erinnern, an den Blick voller Abscheu, mit dem Natalia Sedova ihn ansah, an den Moment, als Azteca in das Arbeitszimmer kam und sich dem verwundeten Trotzki näherte, der, ein Kissen unter dem Kopf, auf dem Boden lag. Er hat seinen Hund gekrault. Bitte, lass die aber nicht ins Zimmer. Der Junge darf das hier nicht sehen. Ramon erwachte erst aus seiner Betäubung, als man ihn in Handschellen aus dem Haus führte und er in den Ambulanzwagen stieg. Das Fluchtauto ist weg. Sie haben nicht auf mich gewartet. Hey, Sie, bitte, bitte. Hier, nehmen Sie den Brief. Aus meinem Jackett. Der Polizist nahm den Brief und öffnete ihn. Mein Name ist Jacques Mornar. Ich bin Jacques Mornar. Tom hat mir gesagt, dieser Brief werde mich schützen. Er beinhaltet ein falsches Geständnis. Das Geständnis eines enttäuschten Trotzkisten. Und dahinter verschanzte er sich während der 20 Jahre Haft, die Ramon in der Hölle auf Erden in 3 mexikanischen Gefängnissen verbringen sollte. Am schrecklichsten waren die ersten Monate in den schalldichten Zellen des 6. Kommissariats. Endlose Verhöre, Faustschläge, ständige Ohrfeigen, Tritte. Sie haben mich bespuckt. Und Silvia gegenübergestellt und den Leibwächtern. Dann folgten die Befragungen der belgischen Beamten, bei denen sich herausstellte, dass Ramons Angaben über die Herkunft von Jacques Mornard falsch waren und die harten, an Folter grenzenden psychologischen Tests, die seine ganze physische Widerstandskraft erforderten. Besonders brutal war die Rekonstruktion des Attentats, bei der er gezwungen wurde, mit einer zusammengerollten Zeitung zu demonstrieren, wie er seinem Opfer den Schädel eingeschlagen hatte. Als ich mit der Zeitung hinter dem Mahagoni-Schreibtisch stand, wurde mir klar, dass der Eispickel sein Ziel um ein paar Zentimeter verfehlte, weil sich Trotzki im entscheidenden Augenblick umgedreht hatte. Trotzki musste gesehen haben, wie die Waffe auf ihn niedergesaust war. Der Angriff überraschte ihn frontal, nicht heimtückisch von hinten, wie es beabsichtigt gewesen war. Und der Eispickel traf nicht exakt. Deshalb schaffte es Trotzki aufzustehen, mit dem Angreifer zu kämpfen, ihn in die Hand zu beißen und sogar noch einen Tag lang zu leben. Er hat den Tod ins Auge gesehen. Er hat den Tod in meinen Augen erblickt. Mexiko-Stadt, Herbst 1940. Ihr wirklicher Name ist Ramon Mercader del Rio. Sie sind Katalane und waren als Soldat im spanischen Bürgerkrieg. Wie kommen Sie darauf? Spanische Flüchtlinge haben Sie auf dem Foto in den Zeitungen wiedererkannt. Oh. Dieser Beweis zog weitere Verhöre und Folter nach sich, mit dem Ziel, Ramon ein Geständnis zu entreißen. Der Chef des Geheimdienstes, Sanchez Salazar, stellte ihm immer wieder dieselben Fragen. Seine Antworten auf diese Fragen in all den Jahren waren immer dem Brief entnommen. Wer hat dir die Waffe in die Hand gegeben? Wer waren deine Komplizen? Wer hat dich hierher nach Mexiko geschickt? Niemand hat mir die Waffe in die Hand gegeben. Wer hat dir geholfen? Es gibt keine Komplizen. Wer hat dir die finanziellen Mittel zur Vorbereitung des Attentats verschafft? Ich erinnere mich nicht mehr. Wie lautet dein richtiger Name? Ich heiße Jacques Mornard van den Drescht. Bin in Teheran geboren während einer Mission meines Vaters, eines belgischen Diplomaten, und habe danach mit meinen Eltern in Brüssel gewohnt. Einen Mercader del Rio kenne ich nicht, auch wenn wir uns sehr ähnlich sehen. Ich bin nicht der Mann auf dem Foto. Ramons Fähigkeit zu schweigen und das aufrecht zu erhalten, von dem alle wussten, dass es gelogen war, gaben ihm Kraft und Sicherheit zurück. Er fühlte sich überlegen. Wenn er Ramon von Kutov alias Tom die versprochene Unterstützung erhielt und wenn keiner der korrupten Polizisten oder seine Mitgefangenen den Auftrag bekam, ihn zu liquidieren, würde er so lange wie nötig durchhalten. Mexiko-Stadt, Frühjahr 1941. 7 Monate. Nach 7 Monaten Isolierhaft und Folter tauchen Sie hier endlich auf. Mein Name ist Octavio Medellin Ostos. Als Anwalt bin ich mit Ihrer Verteidigung beauftragt. Mir wurde dafür eine beträchtliche Summe ausgehändigt. Bitte erzählen Sie mir die Wahrheit, damit ich Ihnen helfen kann. Daraufhin wiederholte Ramon wieder Wort für Wort den Inhalt des Briefes, den er der Polizei übergeben hatte. Und das soll ich Ihnen glauben, Signor Monar? Sie sollen mich nur verteidigen. Und das so gut wie möglich. Es ist inzwischen bewiesen, dass alles, was Sie mir da erzählen, nichts als Lüge ist. Sie sind weder Belgier, noch gibt es einen Jacques Mornard, noch waren Sie Trotzkist. Was soll ich machen, wenn es die Wahrheit ist, auch wenn alle das Gegenteil behaupten? Die mexikanische Regierung will ein Geständnis, denn ihr Verbrechen hat einen internationalen Skandal ausgelöst. Die Menschen hier haben darüber sogar über Wochen den Krieg in Europa vergessen. Hat man Ihnen gesagt, dass zu den Trauerfeierlichkeiten für Trotzki mehr Leute geströmt sind, als jemals zuvor in diesem Land beim Tod eines Ausländers? Wie viele waren es denn? Man spricht von 300.000. Trotzkis Leichenzug war schier endlos. Seine Urne wurde im Garten seines Hauses begraben. In Coyoacán. bei den Kaninchenstellen, wo sie ihn getroffen haben, ehe sie ihm ins Haus gefolgt sind, um ihn umzubringen. Alle wissen, dass ihre Identität falsch ist und sie Spanisch verstehen. Es ist ihre Muttersprache. Ich bin Belgier und Trotzkist. Und es ist bewiesen, dass die Geschichte ihrer Treffen mit Trotzki zur Vorbereitung von Attentaten in der Sowjetunion pure Erfindung ist. Denn laut Besucherverzeichnis sind sie ihm nur wenige Male kurz begegnet, meistens in Gegenwart anderer Personen. Der Brief, den sie der Polizei ausgehändigt haben, ist ein Witz. Wer immer ihn geschrieben hat, ist ein Zyniker, denn er musste sich darüber im Klaren sein, dass der Schwindel nach 10 Minuten auffliegt. All das spricht gegen sie. Und die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, unbedingt die Wahrheit herauszufinden. Wie soll ich Sie verteidigen, wenn ich weiß, dass Sie ein Betrüger sind? Sie sind der Anwalt, nicht ich. Ich habe Trotzki aus dem Grund getötet, den ich in dem Brief angegeben habe. Ich bin ein enttäuschter Trotzkist. Stalin hat nichts damit zu tun. Die Sowjetunion hat seine Ermordung nicht beauftragt. Moskau, 23. August 1968. Was will der Mann von dir? Mit mir reden, Rocky. Nur mit mir reden. Musst du unbedingt in der Vergangenheit herumstochern? Du verstehst mich nicht, Rocke. Seit 28 Jahren herrscht Schweigen. Ich muss endlich wissen, ob sie mich damals opfern wollten. Kutow und meine Mutter. Ramon, sieh doch ein. Zurzeit sieht es gar nicht gut aus. Das mit der Tschechoslowakei... Glaubst du ernsthaft, die werden dich irgendwann mal rauslassen? Na, das kannst du getrost vergessen. Außerdem weiß ich überhaupt nicht, wohin ich gehen könnte. Ramon sah seine Frau an. Er war davon überzeugt, dass der Geheimdienst Rockelia vor 15 Jahren zu ihm geschickt hatte und hatte sich dafür entschieden, sie über die wesentlichen Dinge im Ungewissen zu lassen. Die Bierkneipe an der Metrostation Leningrad wurde vom Gestank nach Fisch, Hefe und dem Urin der Betrunkenen dominiert, die sich um Bier und Wodka stritten. Der Boden war schmierig und die Gesichter der Gäste mit ihren violetten Nasen und verschleierten Augen wirkten wie aus einem surrealen Film. Nur das Gesicht eines Hinkenden, der sich einst Kutow oder Tom genannt hatte, und das eines anderen Mannes, der die 100 Kilo überschritten und sich nie wieder Ramon Mercader genannt hatte, zeugten von Realität. Du bist ja dick und fett geworden, mein Junge. Boah, und du alt und kahl. Ja, die Jahre und die Sorgen. Lass uns woanders hingehen. Das stinkt ja hier wie im Scheißhaus. Na, ich sehe schon, du bist vornehm geworden. Wie findest du unser Proletariat? Schreit immer noch nach Seife, was? Aber du hast dich ja richtig herausgeputzt. Riechst nach Westen und Dekadenz. Sie traten auf die Straße hinaus. Ramon heftete sich die Orden ans Revers seines Jacketts und so bekamen sie das erste Taxi vor der Metrostation. Zum Hotel Moskau, bitte. Übrigens, wie zum Teufel nennst du dich jetzt? Leonja. Leonid Aitingon. Ah, ist das nicht der Name, unter dem man dir den Prozess gemacht hat? Willst du mir endlich verraten, welcher dein richtiger Name ist? Alle sind richtig. So wie Ramon Pavlovich Lopez. Sogar deinen Namen hast du mir zu verdanken, Ramon. Sie betraten die kühle Bar. Der Kellner kam sofort auf sie zu. Ein Glas Orangensaft, eine Flasche Wodka, eisgekühlt, ein Schälchen Erdbeeren und einen Teller mit polnischer Wurst. Und bringen Sie auch Kaviar und Weißbrot. Warum hast du mich angerufen? Du weißt doch, dass ich vor 3 Jahren aus dem Gefängnis gekommen bin, oder? Bei meiner Freilassung sagten sie mir, ich solle mich nicht mit dir in Verbindung setzen. Jetzt hieß es, ich könne dich ruhig treffen, wenn ich ihnen hinterher davon berichten würde. Und? Wirst du ihnen berichten? Glaubst du, ich helfe denen? Nach allem, was sie mit uns gemacht haben? Die können mich mal kreuzweise. Als ich im Mai 1960 in Moskau ankam, teilte mir der Offizier des KGB, der mich betreuen sollte, netterweise mit, dass mein ehemaliger Mentor mich aus dem Gefängnis willkommen heiße. Er verbüße nämlich eine Haftstrafe von 12 Jahren wegen der Teilnahme an einer Verschwörung gegen die Regierung. Diese Banditen. Nachdem ich mit Trotzkis Ermordung den wichtigsten Auftrag meines Lebens ausgeführt hatte und in die UdSSR zurückgekehrt war, wurde ich zum General befördert und vom Genossen Stalin höchstpersönlich mit dem ersten seiner vielen Orden als Held der Sowjetunion ausgezeichnet. 10 Jahre später wurde ich auf Befehl Stalins verhaftet. Ich wurde beschuldigt, mit anderen Genossen zusammen versucht zu haben, Stalin zu vergiften. Hinter dem Vorwurf einer Verschwörung verbarg sich eine antisemitische Offensive. Vergiss nicht, ich bin Jude. Und gleichzeitig konnte man Leute beseitigen, die zu viel wussten. Als Stalin 1953 starb, sah alles nach bleibender Begnadigung aus. Aber kurz darauf hatten sie mich wieder am Wickel. Wollen sie dich immer noch töten? Wie viel Lebenszeit bleibt mir dann noch? Mach dir mal keine Sorgen. Wie ist es dir denn seit deiner Freilassung ergangen? Sie haben mir zu verstehen gegeben, dass Chruschtschow zu hart gegen mich vorgegangen sei. Sie haben mir meine Pension zurückgegeben, aber nicht die Orden. Sie haben mir eine Arbeit als Übersetzer verschafft und mir eine Wohnung im Goljanowo-Distrikt zugewiesen. Du weißt schon, in einer dieser Mietskasernen ohne eigenes Bad. War es sehr hart? Ich weiß, dass ein mexikanisches Gefängnis der Hölle verdammt nahe kommt. Aber du konntest immerhin auf Hilfe von außen hoffen. Ich hatte nichts, an das ich mich klammern konnte. Du wusstest, dass es nach 20 Jahren vorbei sein würde, aber bei mir gab es kein Fälligkeitsdatum. Und dazu noch die Scheißkälte. Wie ich diese Kälte hasse. Tom Katow Leonid verschlingt 2 Scheiben der polnischen Wurst und trinkt seinen 2. Wodka. Stalin wusste, dass sein Stern am Sinken war und verband das Überleben der Revolution mit seinem eigenen Überleben. Er glaubte allen Ernstes daran, dass er die Sowjetunion sei. Doch er ahnte, was passieren würde. Nach seinem Tod würden ihn seine eigenen Bluthunde verleumden. Er war krank vor Misstrauen und Angst. Deshalb hat er 20 Millionen Menschen umgebracht. Er hat sie in Straflager gesteckt und ins Gefängnis gesperrt. Dazu zählten auch die Freunde und Genossen um ihn herum. Das war das Staatsoberhaupt der Sowjetunion, mein Junge. War es derselbe Stalin, den du verehrt hast? Derselbe, den zu verehren du mich gelehrt hast? Ich sollte ein Verbrechen gestehen, das ich nicht begangen hatte. Das habe ich verweigert. Ich saß 15 Jahre in Haft. Mit der Zeit habe ich begriffen, dass Stalins Grausamkeit nicht nur der politischen Notwendigkeit oder seinem Machtstreben gehorchte. Nein, sie wurzelte auch in seinem Hass auf die Menschen. Schlimmer noch, in seinem Hass auf die Erinnerung der Menschen, die ihm geholfen hatten, seine Lügen in die Welt zu setzen und die Geschichte umzuschreiben. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer kranker war. Stalin oder die Gesellschaft, die seinen Aufstieg ermöglicht hat. Und weshalb hast du das Geständnis denn nicht unterschrieben? Dann hätten sie dir einen ordentlichen Prozess gemacht. Das wäre vielleicht leichter für dich gewesen. Ach, Ramon. Träum weiter. Was ist mit Zinoviev und Kamenjew passiert? Haben sie ihre Familien gerettet, als sie zugaben, trotzkistische Verschwörer zu sein? Wenn ich irgendwelchen Blödsinn gestanden hätte, hätte ich nicht nur mein eigenes Todesurteil unterschrieben. Ich hätte auch noch andere ans Messer geliefert. Deshalb habe ich mir gesagt, dass ich alles aushalten würde. Und ich habe alles ausgehalten, ohne einen Ton von mir zu geben. Weißt du wie? Indem ich nach und nach gestorben bin. Stalins Tod rettete mich vor dem Erschießungskommando. Denn dass sie mich erschießen wollten, stand außer Frage. Ich war der Einzige, der deine Geschichte kannte. Ich hatte Trotzkis Tod geplant. Und ich kannte auch einige andere haarsträubende Geschichten. Wie die vom Attentat auf den deutschen Botschafter von Papen in Ankara. Und von gewissen medizinischen Experimenten mit Kriegsgefangenen. Wovon redest du? Von Gift, das keine Spuren hinterlässt. Tests für die Resistenz gegen radioaktive Strahlung. Thallium, Uran. Man nahm sogenannte Verräter oder Kriegsverbrecher, denn die würden sowieso sterben. Stalin war besessen von der Idee, die Atombombe zu bauen. Warum erzählst du mir das alles? Ich habe aus dir gemacht, was du bist, und deshalb fühle ich mich in deiner Schuld. Ich war gläubig, aber ich habe dich gezwungen, an Dinge zu glauben, von denen ich wusste, dass es Lügen waren. Dass Stalin Trotzki nicht umbringen wollte, weil der Exilant ein Verräter war, sondern weil er ihn hasste? Zum Beispiel Ramon Pavlovich. Und was macht einer wie du, wenn er an nichts mehr glaubt? Was kann ich machen, mein Junge? Fliehen? Würde es jemand wagen, mich aufzunehmen? Wie viele Länder haben dir ein einfaches Transitvisum verweigert, als du aus dem Gefängnis gekommen bist? Alle. Außer Kuba. Kuba hat mir ein Visum für 72 Stunden gegeben. Begreifst du, dass wir Aussätzige sind? Ist dir klar, dass wir das Schlimmste sind, was Stalin geschaffen hat? Und dass uns deshalb niemand haben will, weder hier noch im Westen? Aber zum Glück glauben wir an nichts mehr und können Wodka saufen und Kaviar fressen in dieser materialistisch-dialektischen Hölle. Moskau, 25. August 1968. Ramon hatte X und Dax mitgenommen und wurde von Tom bereits erwartet. Sie hatten sich um 5 im Gorki-Park verabredet und um 7 würden sie die Brücke überqueren und in Ramons Wohnung gehen, wo Rokelia sie mit einem mexikanischen Essen verwöhnte. Du glaubst es nicht. Vor 2 Tagen, während wir im Hotel Moskwa gesessen und miteinander geredet haben, sind 6 Sowjetbürger mit Plakaten über den Roten Platz gegangen, um gegen das zu protestieren, was sie die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei nannten. Selbstverständlich berichteten weder die Zeitung noch das Fernsehen von dem Vorfall, der rasch kontrolliert und erstickt wurde. Den in Moskau akkreditierten ausländischen Korrespondenten ist nichts zu Ohren gekommen. Abgesehen von einer Handvoll Eingeweihter hat der Protest für niemanden stattgefunden. Diese Idioten! Man muss verrückt sein, um so etwas zu tun. Oder ziemlich viel Mut und die Schnauze gestrichen voll haben. Die Sowjetunion ist ein kranker Körper. Denn alles, was existiert, ist Stalins Werk. Deswegen schwimmen wir weiter mit dem Strom, auch wenn wir am Ende tot am Ufer liegen werden. Ich fühle mich hier wie ein Ausländer. Aber du bist doch Ausländer. Man muss sich nur ansehen, wie du dich kleidest, Ramon. Dieses Hemd, hat dir das deine Frau aus Mexiko mitgebracht? Niemand in Moskau hat so eins. Dieses Land ist von der übrigen Welt isoliert. Und unsere Führer dämonisieren alles, was außerhalb ihres Machtbereichs liegt. Ich frage mich, was die Leute wohl denken würden, wenn sie wüssten, wer ich bin. Denken? Die Leute hier denken so gut wie gar nicht, Ramon. Um der Angst zu entkommen, ist es schon immer das Beste gewesen, nicht zu denken. Du existierst nicht, Ramon. Und ich auch nicht. Der Park dagegen existierte und war voller Leben. Die Leute lagen auf der Wiese und lasen, und es gab sogar Familien, die ein Picknick veranstalteten. Komm, wir setzen uns da auf die Bank. Ja, alles sauber. Ah, da sind nirgendwo Mikrofone angebracht. Erzähl mir von Rokelia. Es war das Letzte, was ich für dich tun konnte. Der KGB-Chef hatte mich damit beauftragt, in Mexiko eine Genossin zu suchen, die bereit war, sich um dich zu kümmern. Wir fanden Rokelia Mendoza, die sofort einverstanden war, denn sie bewunderte dich und liebte Stalin. Rokelia hat mir geholfen, das Ganze zu ertragen. Sie gehört zu den Frauen, für die man Scheiße fressen würde. Und seit wann hast du Caridad nicht mehr gesehen? Meine Mutter hat mich besucht, kurz nachdem ich in Moskau angekommen war. Danach war sie noch 2 oder 3 Mal bei mir. Zum letzten Mal im vergangenen Jahr. Geht's ihr gut? Sie hat immer noch ihren starken Charakter. Aber sie sieht aus, als wäre sie 200 Jahre alt. Naja, ich bin 55 und sehe aus wie 110. Du Du siehst am besten von uns aus. Wahrscheinlich, weil ich in Zynismus einbalsamiert bin. Was treibt Caridad denn so in Paris? Nichts. Im Moment hat sie ihr Talent fürs Malen entdeckt. Sie hat 5 oder 6 Jahre in der kubanischen Botschaft gearbeitet, ich nehme an, als Informantin für den KGB. Sie sagt, die Kubaner seien Abenteurer, die einen Scheiß von Sozialismus verstünden. Und außerdem undankbare Schnorrer und Hungerleider. Die Borsois rannten durch den Park. Und Ramon beobachtete X und Dax stolz auf die Schönheit seiner Hunde. Ich schulde dir noch viele Geschichten, Ramon. Du hast mich einmal gefragt, ob wir etwas mit dem Tod von Sidorf zu tun hätten, Trotzkis Sohn. Und ich habe geantwortet, nein. Nun, das war eine Lüge. Ja, wir haben das erledigt, mit Hilfe von einem Agenten. Wir waren es auch, die seinen anderen Sohn, Sergei, erschossen haben. Er sollte eine Erklärung unterschreiben, dass sein Vater ihm den Auftrag erteilt habe, das Trinkwasser in Moskau zu vergiften. Die Mörder der beiden Söhne handelten auf direkten Befehl Stalins. Wie wir. Warum hast du mich angelogen? Ich hätte verstehen können, dass es sein musste. Du solltest so rein wie möglich vor den Altar deines Opfers treten. Der Brief, den ich dir damals mitgegeben habe, war eine Ansammlung von Lügen. Es war egal, ob jemand sie glaubte oder nicht. Der Plan war, dass du Trotzki tötest und die Leibwächter dich töten. Dann wäre alles einfacher gewesen. Außerdem hatte es Stalin so befohlen. Aber Trotzki hat dich gerettet. Tötet ihn nicht. Dieser Mann hat eine Geschichte zu erzählen. Aber ihr habt doch draußen auf mich gewartet. Das Fluchtauto. Es bestand immerhin die Möglichkeit, dass du das Haus lebend verlassen würdest. Dann mussten wir dich wohl oder übel in Empfang nehmen. Als klar war, dass du verhaftet wirst, sind wir davongefahren. Aber wenn ihr mich töten wolltet, warum habt ihr euch im Gefängnis um mich gekümmert? Warum habt ihr Anwälte bezahlt? Warum habt ihr Rokelia zu mir geschickt? Wenn wir dich im Gefängnis umgebracht hätten, hätte alle Welt gewusst, woher der Befehl zum Attentat kommt. Was dich gerettet hat, war dein Schweigen. Außerdem, nachdem Trotzki tot war, interessierte sich Stalin nicht mehr für dich. Wart ihr wirklich so zynisch? Glaub mir, wir waren zynischer, als du dir vorstellen kannst. Du wärst nicht der Einzige gewesen, der für ein Ideal sterben sollte, das nicht existierte. Stalin hat alles pervertiert und die Leute gezwungen, für ihn zu sterben, für seine Zwecke, für seinen Hass, seinen Größenwahn. Vergiss, dass wir für den Sozialismus gekämpft haben. Sozialismus, Gleichheit. Und du? Wofür hast du gekämpft? Am Anfang, weil ich an die Sache geglaubt habe, weil ich die Welt verändern wollte. Der Klassenkampf, die Diktatur des Proletariats. Danach hatte ich Angst. Wenn du einmal im System bist, kannst du es nie mehr verlassen. Und wie kannst du mit all dem leben? Genauso wie du lebst, Ramon Mercader. An dem Tag, als du Trotzki ermordet hast, wusstest du, warum du es tust. Du wusstest, dass du Teil einer Lüge bist, dass du für ein System kämpfst, das auf Angst und Tod aufgebaut ist. Deswegen bist du in das Haus in der Calle Viena gegangen, mit zitternden Knien, aber bereit, es zu tun, weil du sehr gut wusstest, dass es für dich kein Zurück gibt. Ramon nahm die Brille ab und putzte mit dem Hemdzipfel die Gläser. Er dachte an den Eispickel und betrachtete die halbmondförmige Narbe, die Trotzkis Zähne auf seinem rechten Handrücken hinterlassen hatten. Im Gefängnis habe ich Trotzki gelesen. Alle Gefangenen wussten, dass ich ihn umgebracht hatte, auch wenn die meisten nicht die geringste Ahnung hatten, wer Trotzki war und nicht verstanden, warum ich ihn ermordet hatte. Die anderen töteten aus konkreten Gründen die Frau, die sie betrog, den Freund, der sie bestahl, die Hure, die sich einem anderen Zuhälter suchte. Als ich einmal in meine Zelle zurückkam, lag auf meinem Bett ein Buch von Trotzki. Verratene Revolution. Wenig später tauchte ein weiteres Buch auf, Stalins Verbrechen. Und ich habe beide gelesen. Danach war ich noch verwirrter. Ich habe nie erfahren, wer mir die Bücher in die Zelle gelegt hat. Nur eins wusste ich. Hätte ich sie vor meiner Ankunft in Mexiko gelesen, hätte ich Trotzki nicht umgebracht. Wir alle sind betrogen worden, mein Junge. Moskau, September 1968. Im September durch Moskau zu gehen, war für Ramon wie die Ankündigung des unvermeidlichen Abschieds. Wenn sich die Blätter an den Bäumen verfärbten, spürte er die Drohung des nahenden Oktobers und damit den Beginn der Kälte, der Dunkelheit und des Eingesperrtseins. Dann wird mich die Sehnsucht nach Spanien mit neuer Wucht überfallen. Meine Gedanken werden zu dem grobkörnigen Sand eines zwischen Meer und Bergen eingeschlossenen katalanischen Strandes wandern, wo ich mich selbst wiederfinde. Sicher vor Kälte, Einsamkeit, Angst und Entwurzelung. Ich würde mich sogar wieder Ramon Mercader nennen. Doch das Tor nach Spanien war ihm für immer verschlossen. Der Gedanke daran, dass er den Rest seiner Tage in dieser ihm so fremden Welt zubringen musste, wie ein Gefangener, war für ihn zu einer heimtückischen Form der Strafe geworden. Und wie ist es dir mit deinen Landsleuten ergangen? Am darauffolgenden Sonntag trafen sie sich vor der alten Koffeinia in der Abbatstraße, einem Café, das zu Stalins Zeiten geschlossen hatte, weil der Generalsekretär jeden Tag durch diese Allee zu seiner Datscha fuhr. Per Dekret war auf dieser Strecke jede Ansammlung von Menschen verboten und nicht einmal ein Baum durfte dort stehen. Sie haben mich zu meiner Freilassung und meinen Orden beglückwünscht und mir mein Parteibuch ausgehändigt, aber in Ihren Blicken habe ich Angst und Verachtung gesehen. Für Sie war ich das lebende Symbol Ihres großen Irrtums, als Sie vor den Befehlen Moskaus und der Politik Stalins gekuscht haben und viele von Ihnen zu Henkern geworden sind. Wie wir. Und außerdem war ich der eindrucksvollste Beweis für Ihren vergeblichen Gehorsam. Einige von denen würden sich in die Hose scheißen, wenn sie mich sehen. Sie wissen, dass ich viele, sehr viele Geschichten kenne. Die alten Genossen haben schon in Spanien schwere Fehler gemacht. Die Geschichte des Bürgerkriegs ist voll davon. Und keiner weiß das besser als du, nicht wahr? Ich habe zusammen mit anderen an einem Buch darüber gearbeitet. Man hat mir die Aufgabe übertragen, Briefe an Kriegsveteranen zu schreiben und ihre Erinnerungen zusammenzutragen. Wie erwartet, hat jener, mit dem ich korrespondiert habe, versucht, sich ins rechte Licht zu rücken. Manchmal ziemlich dreist und sich nur an das erinnert, was zu seinen politischen Überzeugungen passte und mit seiner Version vom Krieg in Einklang stand. Weißt du, wie viele mir von den zahllosen Gefangenen in Madrid und Valencia oder von den Erschießungen in Paracuellos erzählt haben? Keiner. Als hätte das nie stattgefunden. Die Angst verfolgte sie immer noch. Und keiner wagte es, einen Stein loszutreten, der eine Lawine hätte auslösen können. Das Schlimmste aber war zu sehen, wie sie die Tatsachen zurechtbogen, wie sie Geschichten verdrehten, die ich selbst miterlebt habe, die du miterlebt hast. Die Erschießungen gingen auf das Konto der Anarchisten, behaupten sie. Was hast du denn erwartet, mein Junge? Weder die spanischen Kommunisten noch die sowjetische Regierung sind in der Lage, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und sie wollen es auch gar nicht, weil das Schwarze unter der Eisschicht Scheiße ist. Wie die gefrorene Scheiße der Mammuts, die man vor kurzem in Sibirien gefunden hat. 1000 Jahre alte Scheiße. Aber es ist und bleibt Scheiße. Moskau, Herbst 1968. Während der Unterhaltungen, die er mit Kotow im Lauf der letzten Wochen geführt hatte, war Ramon zu einem traurigen Schluss gekommen. Die Ideen, für die sie gekämpft, getötet und Gefängnis und Folter erduldet hatten, dienten längst nur noch dazu, ein gesichtsloses, enttäuschtes, richtungsloses Leben zu führen. Und nun lädt Tom meinen Bruder Luis, seine Galina und mich zu sich nach Golianovo ein. Rokelia lässt sich leider entschuldigen. Willkommen in unserer Hütte. Das ist meine Frau Jenja. Ja, wir leben bescheiden. Aber Schuld daran, dass die Wohnungen klein und hässlich sind, ist natürlich der Imperialismus. Mann, Katov oder Tom oder Ljonja. Ich erinnere mich daran, wie ich dich in Barcelona kennengelernt habe. Damals war ich noch ein halbes Kind und jetzt habe ich eine Glatze. Nehmt Platz. Ich bin gleich bei euch. Ljonja, füll schon mal die Gläser mit Wodka. Ich weiß noch, wie Katov mir von der Sowjetunion erzählt hat. Ich habe von diesem Land geträumt und der Tag, an dem ich hier angekommen bin, war einer der glücklichsten in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, in der Zukunft angekommen zu sein. Laut unserer Führer ist dies die Zukunft. Und das Beschissenste daran ist, es stimmt. Der Kapitalismus hat schon alles gegeben, was er zu geben hat. Weißt du, was die einzige Lösung wäre? Du hast dich überhaupt nicht verändert. Du redest noch genauso hitzig wie damals. Diesen Laden hier zu schließen und zwei Straßen weiter einen neuen aufzumachen. Aber ohne die Menschen zu belügen. Ohne den anderen fertig zu machen, weil er anders denkt als du. Ohne die Menschen zu erpressen. Demokratie. Du bist also kein Kommunist mehr? Ich bin immer noch Kommunist und werde es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Diejenigen, die sich alles unter den Nagel gerissen und Missbrauch betrieben haben, waren das, sind das Kommunisten? Diejenigen, die mich betrogen haben und die Ramon betrogen haben, waren das Kommunisten? Ich bitte dich, Luis. Galina trank ihren Wodka und blickte auf den Grund des leeren Glases. Dann war Trotzki also Kommunist. Wir haben Trotzki zum Märtyrer gemacht und sind selber dabei draufgegangen. Schweigend fasste sich Ramon an die halbmondförmige Narbe. Es kam ihm pathetisch, peinlich, ja lächerlich vor, dass sein ehemaliger Chef sich als Opfer gebärdete. Ja, das reicht. Worüber können wir Schiffbrüchigen denn sprechen, wenn nicht über das Meer, Ramon Pavlovich? Lasst uns anstoßen. Auf die Schiffbrüchigen der Welt. Die Pelmenis sind fertig. Ljonja kam mit einem verbeulten Topf herein und stellte ihn mitten auf den Tisch. Greif zu. Ramon träufelte Essig auf seine Pelmeni und stellte fest, dass die mit Lammfleisch gefüllten Teigtaschen viel besser schmeckten als die daheim. Ljonja hat mir erzählt, dass deine Frau jedes Jahr nach Mexiko fliegt. Ja, gerade bereitet sie sich auf die nächste Reise vor. Sobald der Winter kommt, haut sie ab. Ja, wie schön, wenn man reisen kann. Könntest du sie vielleicht bitten, etwas Hübsches für unsere großen Mädchen mitzubringen? Ich würde ihr natürlich das Geld dafür geben. Ich kümmere mich darum. Ljonja sagt, dass ihr eine sehr schöne Wohnung habt. Die Möbel und die meisten Ausstattungsstücke haben wir von dem Geld für die Kleidung gekauft, die Rogelia aus Mexiko mitbringt. Was ich dich schon lange fragen wollte, mein Junge, was ist mit Sylvia Ergelöf passiert? Trotzkis Mitarbeiterin und deiner, Verlobten. Sie war ein Instrument und hat das erst sehr spät begriffen. Sie hat mich gehasst. Wir haben keinerlei Kontakt. Weißt du etwas über Afrika? Warum fragst du? Weil ich sie aus den Augen verloren habe, seit ich nicht mehr dabei bin. Ich weiß, dass sie im Krieg als Funkerin gearbeitet und mehrere Tapferkeitsmedaillen bekommen hat. Ich vermute, sie gehört nicht zu denen, die Stalins Dankbarkeit zu spüren bekommen haben. Stalins Dankbarkeit? Stalin war sehr großzügig zu denen, die ihm dienten, nicht wahr? Das Beste, was dir passieren konnte, war, dass er dich vergaß. Mich hat er nicht vergessen. Ja, ich habe einige Male von Afrika gehört. Sie hat in Südamerika gearbeitet. Ich habe sie ein einziges Mal wiedergesehen, kurz nachdem ich hierher gekommen bin. Sie gehört jetzt zur Aristokratie des KGB und hält Vorträge. 1956 hat sie mir einen Brief ins Gefängnis geschrieben. Ich mache mich, indem ich dir schreibe, einer schweren Disziplinlosigkeit schuldig. Ja, ich riskiere sogar mein Leben. Aber ich will dir sagen, dass ich dich zu deiner Standhaftigkeit beglückwünsche. Einer wahrhaft kommunistischen Standhaftigkeit, mit der du die Jahre im Gefängnis durchstehst. Lenina ist vor 2 Jahren gestorben, kurz vor ihrem 20. Geburtstag. Sie hatte sich einer totgeweihten antifrankistischen Guerillagruppe angeschlossen und ist in einem Feuergefecht getötet worden. Ihre Eltern können stolz auf sie sein. Ramon versuchte, die Tochter, die er nie gesehen, nie geküsst hatte, in seinem zweiten, unmöglichen Leben unterzubringen und sich vorzustellen, wie es für sie gewesen wäre, Eltern zu haben, die sie erzogen und beschützt und ihr Liebe gegeben hätten. dass er nie auch nur die geringste Möglichkeit gehabt hatte, auf Lenina Einfluss zu nehmen, verstärkte nur noch den Schmerz über ihren Tod. Ich werde Afrika niemals verzeihen, dass sie mir Lenina vorenthalten hat. Doch gleichzeitig muss ich mir meine Schuld und meine Schwäche eingestehen. Habe ich mich Afrikas Willen nicht untergeordnet und ihr historisch und ideologisch zugestimmt? Es blieb ihm nur der schwache Trost, sich sagen zu können, dass er wie Lenina gegen Franco gekämpft hatte. Doch vielleicht wäre er besser wie sie im Kampf gestorben, als so zu leben, wie er es tat, mit einem unauslöschlichen Schrei in den Ohren und der Gewissheit, eine Marionette gewesen zu sein. Moskau, Ende Oktober 1968. Ramon hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, ein großes Festessen zuzubereiten, um Rokelia zu verabschieden, die mit dem ersten Schnee ins Flugzeug nach Mexiko stieg. In diesem Jahr würden außer dem üblichen halben Dutzend Gäste auch Kotow und seine Frau Jenja teilnehmen. Das Essen wurde ein voller Erfolg und alle lobten Ramons Qualitäten als Koch. Kotow verschlang beeindruckende Mengen an Schweinshaxe, trank Wein, Kava, Wodka und kubanischen Rum. Er übernahm die Trinksprüche und stimmte die republikanischen Hymnen an. Sie posierten mit Zigarren im Mund für ein Foto und Luis erzählte Witze. Was ist die beste Art, einen Löwen zu fangen? Sehr einfach. Du schnappst dir ein Kaninchen, gibst ihm eins auf die Löffel und drohst ihm, du würdest seinen ganzen Wurf umbringen. Bis es zugibt, dass es in Wirklichkeit ein als Kaninchen verkleideter Löwe ist. Aber wisst ihr auch, dass ein Kaninchenbau immer aus Mikrobeton erbaut wird? Mikrobeton? 80% Beton, 20% Mikrofone. Ah. Sehr witzig. Aber bin ich denn nicht genauso zynisch wie mein Mentor? Nach Mitternacht, als sich die ersten Gäste verabschiedeten, bat Luis seinen Bruder, ihm in die Küche zu folgen. Mit der Zigarre im Mundwinkel lehnte sich Luis gegen die Spüle, in der sich das schmutzige Geschirr stapelte. Ich wollte dir das Fest nicht verderben, aber... Ja? Übermorgen kommt Caridad nach Moskau. Sie hat mich gefragt, ob sie bei dir bleiben kann. Nein! Wo Rokelia doch morgen abreist... Sag ihr nein, ich will Mutter nicht sehen! Als Kotow ihn zum Abschied küssen wollte, presste Ramon ihm seinen Mund ans Ohr. Caridad kommt nach Moskau. Oh. Ich ruf dich morgen an, mein Junge. Nein. Besser, du rufst nicht mehr an. Ich bin es leid, mich in der Scheiße zu wälzen. Während Ramon das Geschirr und die Töpfe abwusch, hielt er einen Moment inne und betrachtete die halbmondförmige Narbe auf seinem rechten Handrücken. Havanna, 1996. Nun habe ich Ihnen meine ganze Geschichte erzählt. Die Geschichte, die nicht meine Geschichte ist, sondern die von Trotzkis Mörder, Ramon Mercader. So endet das Manuskript, das ich in den Händen halte. Lebend sah ich Ivan zum letzten Mal an einem Abend, Ende September 1996. Danny, bitte besuch mich nicht mehr. Das ist jetzt unser Abschied. Ich möchte niemanden sehen und ich werde dir hier diese Geschichte anvertrauen. Mir? Wieso denn mir? Das ist doch absurd, Ivan. Diesen Mann getroffen zu haben, war das Schlimmste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich überlasse dir mein Manuskript und du kannst damit machen, was du willst. Ich habe kein Interesse daran, es zu veröffentlichen. Es ist mir egal, ob es jemand liest oder nicht. Warum willst du mir dein Manuskript geben? Hör mal, du bist nicht Kafka. Der Mann war ein Scheißkerl. Er war einer von denen, die Stalin dabei geholfen haben, die 20 Millionen Menschen, die auf seine Kappe gehen, im Namen des Kommunismus zu ermorden. Und er hat nicht irgendwen erschlagen. Nein, er hat sich ausgerechnet Trotzki ausgesucht. Henker und Opfer zugleich, wie die meisten. Ivan schaute das Feuerzeug an. das ihm der Mann, der Hunde liebte, vererbt hatte. Muss ganz schön beschissen sein, dein ganzes Leben so zu leben, als wärst du ein anderer. Zu behaupten, du seist ein anderer. Daran war er selber schuld. Aber sie hätten ihn sonst getötet. Er war ein Soldat, der Befehle ausgeführt hat. Er hat getan, was man ihm befohlen hat. Weißt du, was mich an dieser ganzen Geschichte am meisten ankotzt? Ja, die Lügen. Das Mitleid. Ja, ich weiß, er war ein Mörder und er verdient kein Mitleid, aber ich kann einfach nicht anders, verdammt. Vielleicht haben seine eigenen Leute ja tatsächlich sein Blut mit Radioaktivität verseucht. Das war doch gar nicht nötig, weil sie ihm schon alles genommen hatten. Seinen Namen, seine Vergangenheit, seinen Willen, seine Würde. Von dem Augenblick an, als Ramon Ja gesagt hatte, lebte er in einem Gefängnis. Und dem ist er Zeit seines Lebens nicht entkommen. Er tut dir leid. Wenn er am Ende tatsächlich umgebracht wurde, was ich nicht weiß, muss man ganz einfach Mitleid mit ihm haben. Aber das würde ihn irgendwie zum Märtyrer machen. Nein, nein, nein, ich will seine Geschichte nicht veröffentlichen. Denn bei dem bloßen Gedanken daran, dass sie bei irgendjemandem auch nur eine Spur Mitleid hervorruft, könnte ich kotzen. Ich sah meinen Freund an und spürte, dass ich anfing, ihn zu verstehen. Havanna, 1996. Erst ein Vierteljahr später, am 22. Dezember, entschloss ich mich endlich, Ivan wieder aufzusuchen. Meine Frau wollte ihn an Heiligabend zum Essen einladen. Als ich zu ihm kam, waren Tür und Fenster geschlossen. Ich klopfte mehrmals, ohne Erfolg. Irgendetwas kam mir seltsam vor. Wie ist es möglich, dass Truko nicht bellt? Ivan! Truko! Ivan! Ich holte die Brechstange aus dem Pontiac. Was ist das für ein Geruch? Ein einziger Schlag mit der Brechstange sprengte das verrostete Türschloss. Sogleich wurde der Gestank intensiver. Ich tastete mich zum Schlafzimmer vor, bemüht, nicht gegen die Holzpfosten zu stoßen, die die Zimmerdecke abstützten. Das Bett war unter der Last zusammengebrochen. Unter den Trümmern von Holz, Beton und Gips entdeckte ich einen Teil eines Kopfes und das gelbliche Fell eines Hundes. Darüber lagen von Rost zerfressene Eisenstangen. Woran mochte Ivan wohl gedacht haben, als er das Zerbersten der Stützpfeiler hörte und den Tod auf sich zurasen sah? Endlich habe ich Ivans Geschichte gelesen. Mehr als 500 maschinengeschriebene Seiten, übersät mit Streichungen und Anmerkungen, verteilt auf drei Umschläge, die er mit meinem vollständigen Namen versehen hatte. Daniel von Secker Ledesma. Beim Lesen spürte ich, wie Ivan aufhörte, die schreibende Person zu sein, um sich in eine Figur innerhalb des Geschriebenen zu verwandeln. Der Mann, der Hunde liebte. Nach dem gleichnamigen Roman von Leonardo Padura. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Teil 3. Mit Ivan, Matthias Buntschuh. Mercader Alt, Felix von Manteuffel. Kotow, Tom, Thomas Saarbacher. Mercader Jung, Florian von Manteuffel. Dani, Boris Konieczny. Trotzki, Werner Wölbern. In weiteren Rollen Isabella Bartorf, Gabo Biedermann, Jannik Görger, Jana Horstmann, Rosalinde Renn und Gunnar Schmidt. Ton und Technik Andreas Völzing, Sonja Röder und John Krohl. Regieassistenz Martin Bunz. Besetzung Silvia Böttcher. Musik Lukas Fretz. Regie Marc Ginzler. Hörspielbearbeitung und Dramaturgie Uta Maria Heim. Produktion Südwestrundfunk 2024. ihr mich? Thomas Eberle hier, in einem... Uli, wir können dich hören, wenn das Mikro an ist. Hä? Was, wieso Uli? Ich bin Thomas Eberle vom Diamond Shop. Uli. Wollt ihr mich verarschen? Ich soll ein Schauspieler sein? Also, ich bin Thomas Eberle von Diamond Shop aus Reutlingen. Bin auch nicht blöd. Ich will jetzt hier raus. Uli, du kannst erst gehen, wenn du deinen Text eingesprochen hast. Mach hin jetzt, wir haben nicht ewig Zeit. Wer bist du eigentlich? Hab dich noch nie gesehen. Komm schon, Uli. Ich bin's, Lars Henriks, Autor und Regisseur von Corridore. Bist du senil? Ich kenn dich nicht. Lass mich hier raus. Ich will zu meinem Diamond Shop. Uli, pass auf, das Kabel... Was soll denn das? Das ist doch total... Ich will hier raus! Achtung, Uli, die Treppe! Oh! Uli! Uli! Fuck! Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, der ist tot. Der ist tot. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Ich meine, ich muss den Trailer heute Abend abgeben. Der SWR ist gnadenlos mit Deadlines. Okay. Okay, kurz beruhigen. Ja, gut, Trailer muss dann wohl einfach ich sprechen. Das wird schon. Okay, dann mal los. Hey, du magst Mystery und Horror und hörst gerne Hörspiele? Dann musst du unbedingt Korridore hören. In der ARD Audiothek die zweite Staffel der erfolgreichen Hörspielserie von Lars Henriks. Wie geht es mit Patrick und Zoe weiter? Wo ist Thomas Eberle? Ja, egal. Was mache ich denn jetzt mit der Leiche?